Hallo, ich grüße euch zur Ausgabe 192 von Freitag, dem 12.07.2024. Ja, ganz lieben Dank, dass ihr wieder dabei seid und ich hoffe, es geht euch gut. Ja, sie steht, die Hütte. Das ist echt cool. Also, Montag ging das los. Nach einer, sag ich mal, Vorwarnzeit von 3 Tagen oder so. Ja, kamen dann hier 2 junge Männer und brachten jede Menge Holz mit und gute Laune. Ja, und dann haben sie sich dran gemacht, hier die Hütte aufzubauen. Haben so mit Pfählen die in der Erde befestigt, also ich weiß gar nicht, 25 Stück oder sowas um den Dreh. Müsste ich nochmal genau nachzählen. Und ja, da drauf haben die dann die Hütte aufgestellt und das ging ruckizucki. Also nach 7 Stunden war das Teil komplett fertig. Türen drin, Dach drauf, Folie aufs Dach geklebt, Umrandung drumherum, Dachrinne hinten dran und ja, Baustelle aufgeräumt. Und gut war. Irre. Also wirklich toll. Stark, wie die das gemacht haben. Angenehme Menschen auch. Und ja, ich bin wirklich beeindruckt. Dann haben Anja und ich uns so eine Imprägnierung mal erst besorgt. Also die soll auch angestrichen werden noch farbig, die Hütte. Und aber erstmal muss da so ein Holzschutz drauf. Ja, was ist das? Also da ist damit das Holz keinen Pilzbefall und Insektenbefall und sowas bekommt. Also irgendwie Fungizid und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es wurde uns angepriesen mit das ist das Gift. Ja, und wir haben dann unter größter Vorsicht die Hütte damit gestrichen, so dass man erst das erledigt war, weil das braucht ein paar Tage, bis man dann mit dem richtigen Anstrich drauf darf. Gut, und ja, jetzt ist die Farbe, die wir gerne wollten, nämlich ein Taubenblau. Die war nicht im Laden vorhanden. Die wäre im Internet vorhanden gewesen. Aber da muss ich ehrlich sagen, wir sind da von der Firma, die die Hütte hier auch aufgebaut hat, gut beraten worden. Auch was die, also wir sind, ich hoffe, gut beraten worden. Auf jeden Fall sind wir beraten worden. Es hat sich also einer die Mühe gemacht und mit uns gesprochen. Und uns Alternativen aufgezeigt und dies und das und die Vor- und Nachteile der einen und der anderen Farbe, Lasur, Außenanstrich, wie auch immer. Genau, benannt. Und dann finde ich das immer doof, wenn man im Fachhandel ist, bekommt dann eine gute Beratung und klickt dann im Internet sich den Kram zusammen, den man braucht. Also darauf, das wollte ich mir nicht geben oder auch wollten wir uns nicht geben und daher haben wir dann jetzt die Farbe dort bestellt, auch wenn wir jetzt damit rechnen, dass die Lieferzeiten da einfach länger sind, wie wenn ich jetzt da im Online-Shop und mit PayPal bezahlt und dann und so weiter, ne? Genau, ja, aber egal, haben wir jetzt so entschieden. Warten wir jetzt drauf auf den Anruf, die Farbe ist da und dann, genau, holen wir die da ab und dann streichen wir das Häuschen, Gartenhäuschen, Hütte, wie auch immer man es nennen mag, dann noch in ja, dieser Farbe halt dann an. Ich bin mal gespannt, wie es dann letzten Endes ausschaut. Ich kann mir das immer so schlecht, wenn ich an irgendwelche Bilder und Farbtabellen gucke. Also ich sage mal so, da habe ich festgestellt, dass dann oftmals, wenn man das mal auf der Fläche hat, doch noch etwas anders ist. Aber jetzt ist es so entschieden. Jetzt ziehen wir es auch durch. Und genau, gucken mal, wie wir es dann hinbekommen, der Frau Anja und ich. Bin mal gespannt. Werden sich wohl die nächsten, in den nächsten Tagen wird sich wohl eine Möglichkeit noch ergeben. Ja, es ist so, ansonsten geht es mir jetzt nicht so richtig knorke. Ich kann, also ich weiß, kann, bin so in der Analyse da überhaupt nicht in der Lage, mir zu überlegen, wie, wieso, weshalb, warum und wie kann das sein. Ich stelle nur fest, dass ich halt zunehmend Beschwerden habe, also auch im Hinblick auf Schmerzen und Unwohlsein und ja, so Müdigkeit, dererlei Dinge, ja. Und ja, das ist mir ein bisschen komisch. Ich weiß wohl, dass es anderen auch so geht und die sagen, das hat dann mit dem Wetter zu tun. Und vernünftigerweise sollte ich mir das auch so vorstellen. Aber leider, leider ist da in meinem Köpfchen immer auch noch der dieses du hast ja diese komische Erkrankung und nicht, dass das davon kommt. Also, ne, das kann ich auch nicht abschütteln. Das ist dann schon latent auch immer da. Und wenn dann irgendwo was ist, was so auf einmal auftritt und ich habe keine Erklärung dafür, also was ich, ne, so Rückenschmerzen und nicht gut Luft bekommen und so, ach ja, dann geht das los mit dem Kopfkino. Und ich weiß, einige von euch, die kennen das auch, das ist dann, sind dann andere Dinge, ne? Habt ihr mal einen Herzinfarkt gehabt oder sowas, ja? Und von daher bin ich da in, sag ich mal, was das angeht, in guter Gesellschaft. Aber der Umstand ist natürlich doof, ja. Und es kostet mich doch einiges an Kraft und Energie, immer wieder, die Motivation hochzuhalten und nicht aufzugeben. Und ja, umso wichtiger ist es, zu wissen, dass so viele an mich und an uns hier als Familie denken und da die, wie sage ich immer, Hände drücken und Daumen falten oder umgekehrt. Ne, das ist dann so in so Situationen auch immer ganz so eine Quelle der Kraft, um es mal so zu sagen. Genau. Ja. Das mal so als, als kurze Meldung aus dieser Woche, so die wesentlichen High and Low Lights, um es mal so zu benennen. Ja, dieses Wochenende schauen wir mal, wird was ruhiger. Der Student bleibt in Köln, wenn ich es richtig weiß. Die Formel 1 hat Ruhepause. Ja, und ich glaube, die Witterung, die tut dann ihr Übriges dazu, dass es jetzt nicht so spektakulär werden wird. Das, wie gesagt, das schauen wir dann mal, wie es Wochenende wird. Auf jeden Fall sind wir hier als mittlerweile kleine Familie zusammen und das ist ja auch schon mal gut und freuen uns aneinander und dass wir uns haben. Ja, in dem Sinne sage ich jetzt schon vielen Dank fürs dazu gehört zu haben, wie sagt man, fürs Zuhören. Ich finde euch großartig und das wollte ich jetzt auch noch mal loswerden und sag einfach bis denne.